Elftens, Nachtrag zu Hermann Liebericht Strack, Bezug nehmend auf ersten Teil, Kapitel 3.9, Seite 36. Da ich gegen Strack den schweren Vorwurf erhoben habe, den der einseitigen philosemitischen Einstellung, und da ich ihm ferner vorwarf, er habe seine Beweisführung in den Dienst seiner vorgefassten Meinung gestellt, halte ich es für erforderlich, zur Begründung meiner schweren Vorwürfe einiges aus der Fülle des gegen Strack vorliegenden Materials zu bringen. Ich folge den Ausführungen Gottfrieds zur Beek in der Zeitschrift Auf Vorposten, Heft 1, 1921, auf dessen großen Inhalte ich nur einige Stellen zitiere. Strack bemängelt, dass ich Jesus als Antisemiten bezeichne. Ich habe diesen Ausdruck nicht erfunden. Lange vor mir haben Männer, die sich ebenso eingehend wie ich mit der Judenfrage beschäftigten, festgestellt, dass der Galiläer Jesus der größte Antisemit der Weltgeschichte war. Unser Religionsstifter erkannte die Juden so völlig wie niemand vor oder nach ihm. Er warf die jüdischen Wechsler aus dem Tempel zu Jerusalem, der die große Judenbank der damaligen Welt enthielt. Damit berührte er den Lebensnerv der Judenschaft. Die Juden erwarteten zu jener Zeit wie noch heute einen Messias, der die Herrschaft dieser Welt bringen soll. Jesus aber sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Die Judenschaft würde unseren Heiland nicht mit ihrem Hasse verfolgt haben, der heute noch ebenso heiß lodert wie vor 2000 Jahren, wenn sie Jesus anders beurteilten als wie ich. Strack beschreitet meine Angabe, wonach die Niederschrift des Talmuds bereits 100 Jahre vor unserer Zeitrechnung begonnen habe. In diesem Fall könnte er vielleicht recht haben. Die verschiedenen Berichte über die Entstehung des Jerusalemer Talmuds weichen stark voneinander ab. Es ist möglich, dass die erste Fassung des Talmuds nur mündlich überliefert wurde, wie ja die Juden mit Rücksicht auf ihre Verschwörerneigung schriftliche Aufzeichnungen gern vermieden oder in einer für die Wirtsvölker unverständlichen Form gemacht haben. Ich nehme nicht an, dass der Professor Strack nur den babylonischen Talmud kennen sollte. Er wird vielmehr wissen, dass der talmudische Geist in jener Zeit, als unser Heiland den Kampf gegen die jüdische Weltanschauung begann, schon weit verbreitet war. Der Jude Jakob Frommer, der vom Talmud erheblich mehr verstehen dürfte als Strack, schreibt in seinem höchst interessanten Buche Der Talmud, das kürzlich auf den Markt kam, auf der Seite 6. Nach einem halben Jahrtausend, im Zeitalter Jesu, war dieses Volk kaum wiederzuerkennen. Allein in Jerusalem gab es, einem talmudischen Berichte zufolge, nicht weniger als 480 Elementarschulen, von denen eine jede zwei Klassen aufwies. Eine niedere für den biblischen und eine höhere für den talmudischen Unterricht. Strack spricht von einer verleumderischen Ritualmordbeschuldigung und bezieht sich dabei auf eine Schrift, die er selbst einst über diese Frage verfasst hat. Er vergisst offenbar, dass seine Beweise ausreichen mochten, um Mitglieder des Vereins zur Abwehr des Antisemitismus zu belehren oder den Zentralverein eine Waffe in die Hand zu drücken, nicht aber um folgerichtig denkende Menschen zu überzeugen. Es würde zu weit führen, wollte ich an dieser Stelle die Beweise für die gerichtskundig festgestellten Ritualmorde liefern. Das werde ich vielleicht in einer späteren Auflage meines Buches tun. Ich stelle einstweilen fest, dass über die Ritualmorde an dem Knaben Simon von Trient, an dem Pater Thomas und seinem Diener in Damaskus, über die Morde in Polna und in Saratow gerichtliche Urteile vorliegen. Die Gerichtsakten über Damaskus verschwanden freilich, als Adolf Cremier 1870 in Frankreich Justizminister wurde. Achille Laurent hatte aber schon 1846 einen ausführlichen Auszug aus diesen Akten gemacht. Die Juden haben dieses Buch allerdings aufgekauft. Vor dem Kriege verlangte ein Althändler in Paris von mir 600 Franken dafür. Ich nahm es damals nicht, weil es in allen großen deutschen Büchereien noch vorhanden war. Über die Ritualmorde in Kiew und Saratow erschien in Russland ein ausführliches Buch von Samilowski. Der Verfasser hat die letzte Auflage, die er 1917 herausgab, dem General Krasnow gewidmet, der zu jener Zeit Ataman der Don-Kosaken war.